Erster Jahwe spricht zu Kyros, seinem erwählten Mann. Ich habe seine rechte Hand gehalten. Er wird Völker besiegen und Könige schwach machen. Türen werden sich vor ihm öffnen und Tore bleiben offen. Zweiter, ich werde vor dir gehen und schwierige Wege leicht machen. Ich werde Türen aus Bronze zerbrechen und eiserne Riegel zerstören. Dritter, ich werde dir verborgene Schätze geben und versteckten Reichtum zeigen. So wirst du wissen, ich bin Jahwe, der Gott Israels. Ich rufe dich bei deinem Namen. Vierter, wegen Jakob, meinem Diener, und Israel, meinem Volk, rief ich dich bei deinem Namen. Ich gab dir Ehrentitel, obwohl du mich nicht kanntest. Fünfter, ich bin Jahwe, es gibt keinen anderen Gott außer mir. Ich gab dir Kraft, obwohl du mich nicht kanntest. Sechster, so sollen die Menschen vom Osten bis zum Westen wissen, es gibt niemanden außer mir. Ich bin Jahwe, es gibt keinen anderen. Siebter, ich mache das Licht und die Dunkelheit. Ich mache Gutes und Schlechtes. Ich, Jahwe, mache all das. Acht, Himmel, lass Gerechtigkeit herabregnen. Erde, öffne dich und lass Gutes und Gerechtigkeit wachsen. Ich, Jahwe, habe es gemacht. Neunter, streitet ein Topf mit dem, der ihn macht? Sagt der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder, du hast keine Hände. Zehnter, sagt jemand zum Vater, warum hast du Kinder? Und zur Mutter, warum bekommst du Kinder? Elfter, Jahwe, der heilige Gott Israels, hat alles gemacht. Er spricht, fragt mich nach der Zukunft. Lasst mich für meine Kinder und mein Werk sorgen. Zwölfter, ich habe die Erde gemacht und die Menschen darauf geschaffen. Meine Hände haben den Himmel ausgebreitet. Ich habe alle Sterne an ihren Platz gestellt. Dreizehnter, ich habe ihn aufgerufen, wie es richtig war. Ich werde alle seine Wege ebnen. Er wird meine Stadt aufbauen und meine Gefangenen freilassen. Das geschieht nicht für Geld und nicht für eine Belohnung. So spricht Jahwe, der Herr der Heere. 14. Jahwe spricht, die Reichtümer Ägyptens und Kuschs und die großen Männer von Seba werden zu dir kommen. Sie werden dir gehören. Sie werden dir in Ketten folgen. Sie werden vor dir niederfallen und dich bitten, nur bei dir ist Gott. Es gibt keinen anderen Gott. 15. Du bist wirklich ein Gott, der sich verbirgt. Du bist der Gott Israels, ein Retter. 16. Alle, die Götzenbilder machen, werden sich schämen und beschämt sein. Sie werden in Schande gehen. 17. Aber Israel ist durch Jahwe für immer gerettet. Ihr werdet niemals mehr beschämt sein. 18. Jahwe spricht, ich habe den Himmel gemacht. Ich bin der einzige Gott. Ich habe die Erde geformt und gemacht. Ich habe sie nicht leer geschaffen, sondern damit Menschen darauf wohnen. Ich bin Jahwe, es gibt keinen anderen. 19. Ich habe nicht heimlich gesprochen, nicht an einem dunklen Ort. Ich habe Jakobs Nachkommen nicht gesagt, sucht mich umsonst. Ich, Jahwe, sage, was richtig und wahr ist. 20. Versammelt euch und kommt herbei, alle, die ihr den anderen Völkern entkommen seid. Die Menschen, die ihre Holzbilder tragen, haben keinen Verstand. Sie beten zu einem Gott, der nicht retten kann. 21. sagt es und zeigt es. Sie sollen miteinander reden. Wer hat das schon früher gesagt und bekannt gemacht? War ich, Jahwe, es nicht? Es gibt keinen anderen Gott außer mir. Es gibt keinen wahren und helfenden Gott außer mir. 22. Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle Menschen auf der ganzen Erde. Denn ich bin Gott, und es gibt keinen anderen. 23. Ich habe bei mir selbst geschworen. Was ich sage, ist wahr und wird geschehen, jedes Knie wird sich vor mir beugen. Jede Zunge wird mir schwören. 24. Mann wird sagen, nur bei Jahwe gibt es Rettung und Kraft. Alle, die wütend auf ihn waren, werden zu ihm kommen und sich schämen. 25. Alle Nachkommen Israels werden durch Jahwe gerecht gemacht. Sie werden stolz auf ihn sein.